Ja, hallo, willkommen zum Schaumbad. Ihr werdet vielleicht merken, dass ich gar keinen begrüße. Ein paar von euch haben vielleicht auch schon während der Gala ein bisschen wahrgenommen. Das Schaumbad ist jetzt ein Ego-Podcast, denn Peter und ich haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Das ist immer wie, wenn sich eine Band von ihrem Label trennt und sagt, wir wollten jetzt mal frei sein, wir wollten eine eigene Entscheidung treffen. Wir wollten uns mehr von anderen diktieren lassen. Im Prinzip war es das nicht, war ein purer Konflikt. Aber mein Baby Schaumbad ist mir zu wichtig, denn all die Ideen zum Schaumbad kommen einzig und allein von mir. Und Peter hat nur rumgepöbelt und deswegen haben wir uns auch getrennt. Die Sendung ist jetzt meine Sendung. Sie heißt trotzdem weiter das Schaumbad. Wie ihr vielleicht schon auf der Facebook-Seite gesehen habt, fange ich langsam an, Peter aus den Bildern auch rauszuretuschieren. Und in Zukunft werde ich wahrscheinlich hauptsächlich einen Podcast machen über Jürgen Habermas und ein bisschen mit euch deliberative Theorien durchackern. Also freut euch auf die erste Folge. Heute der herrschaftsfreie Diskurs. Obwohl, jetzt wo du da sitzt, Peter, also privat sind wir ja noch befreundet. Ja, hi, Hi, grüß hi. dich. Sollen wir vielleicht doch eine normale Folge machen? Ja, Die jetzt bin alten ich ja Sachen schon da, oder? begraben, oder? Du brauchst ja Ja, mein Studio. ja. Ja, Aber das ist halt das Unangenehme an den. Da ich habe will ich schon nicht, dass du vorher hier geschrieben. alleine bist, weil ich wohne ja hier auch. Ja, ich klaue auch gerne. Du klaust auch, ja. Ja. Deshalb dachte ich, gucke ich dir mal zu. Aber ich meine, jetzt habe ich auch ein Mikro. Ja, wieso hast du eigentlich dann dich trotzdem im Mikro hingesetzt? Ja, Ja, Spaß. ich habe gehofft, dass du mich Pass auf. als Gast Wir zuschaltest. machen Oder einfach, vielleicht. wir machen einfach mal einen Schnitt. Wir machen unseren klassischen Klatscher, wenn die Folge anfängt, den wir mal rausschneiden und dann tun wir so, als würden wir eine normale Folge aufnehmen Okay. und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Erst Sonst klatschen, dann Intro oder erst Intro, dann klatschen? erst Intro, dann klatschen, aber Intro. Ja, nee, dann machen wir erst Intro, dann klatschen. Okay, also jetzt Intro, kurz. Ja. Ja. Ja, hallo, Ja, da willkommen sind zum wir. Schaumbad, unsere erste Hey. Folge nach der großen Gala in zwei Teilen. Ja, ich habe dich jetzt noch mehr lieb als vorher. Ja, Ja, also wirklich. gar nichts irgendwie, wo es gekriselt hätte, jemand mal gesagt hätte, ich mache Null. einen Nie. Podcast Nicht alleine. einmal. Nicht Ja. einmal. Sollen wir die Gala noch reflektieren? Ich glaube nicht, die kann sich ja jeder anhören. Wir hatten einen schönen Abend, wir hatten vor allen Dingen eine schöne Aftershow-Party noch im Dortmunder. After. Aftershow-Party. Ja. Ja, und deswegen können wir jetzt, weil jetzt ist der dunkle, triste Dezember, da will man Themen besprechen. Ja, Ich bin genau. nämlich eben durch nasskaltes Wetter auch zu dir gekommen und habe wirklich gehasst. Ja, ich Ja, bin ich halt auch durch Regen habe gelaufen. mich alleine gefühlt. Lass uns ein bisschen über das Ja. Wetter reden. Nee. Kurz noch zur Gala. Danke fürs Spenden. Ja, vielen Dank fürs Ja, Spenden. das, Wir also konnten ich, Hundi rausballern genau, es war an. kein kompletter Schwachsinn. Nee, es stimmt. Wir haben sogar noch, also was Sinnvolles ist, hat am Ja, Abend was rumgegangen. braucht so ein Eichhörnchen zum Leben am Ja, Tag? Ein Euro? ein Euro, ja. Und 50 Tage, 50 ich weiß auch nicht, wie Eichhörnchen. viele Stolpersteine man mit dem Fuffi bekommt, aber ich vermute mal mindestens einen. Also, Materialwert, ja. Was ist denn ich das weiß für nicht, was ein. die kosten. Ich weiß nicht, wie viel die dafür legen können, Ach, ich aber denke mal, so ein Ding herzustellen kostet schon ein Fuffi. wahrscheinlich. Also Mindestens, damit haben wir ja. vielleicht einen finanziert. Aber wir konnten 100 Euro rausballern. Und wir haben gelernt, wie rum man seine Mikrofone stellt. Und wir haben gelernt, wie rum man die Mikrofone stellt. Nämlich Deswegen ist die falsch rum. Soundqualität noch besser heute. Ja, wir mussten gar keinen neuen kaufen, um doppelt so gut zu sein wie, also tonqualitativ. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Und ich bin froh, dass wir jetzt nochmal endlich eine Folge im Privaten aufnehmen, weil ich habe ein paar Fragen tatsächlich, die du mir vielleicht beantworten kannst, direkt mitgebracht. Damit Oh wir Gott. direkt dann, bevor wir jetzt die ganze Zeit über die Gala und selbstreferenziell werden, wie unsere Plays hochgeschossen sind, seitdem wir live vor Ort waren, reden wir einfach über Themen. Über Das sollte Themen. ein Podcast machen. Eine Themenfolge machen wir Ja, heute. ich habe tatsächlich mir, ich hatte so, also eigentlich eine Frage ist relativ persönlich, die würde ich am Schluss machen und zwei Fragen, die du mir vielleicht einfach beantworten kannst oder die wir selbst vielleicht entdecken können. Okay, Die ich erste bin Frage ist gespannt. tatsächlich, Man sagt ja dem Urin nach, das wäre eigentlich auch was für unsere Rubrik, Dinge, die aus Körperöffnung kommen. Können wir ja kurz noch den Abbinder. Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Okay. Urin wird ja nachgesagt, er wäre wahnsinnig steril. Ja, halte ich für Quatsch. Hältst du auch für Quatsch? Achso, war das die Frage? Nee, meine Frage ist halt, wenn du durch eine Unterführung gehst oder mal im Parkhaus bist, wo Leute hinpinkeln. Da kann man operieren in Unterführungen. Nee, also der Uringeruch ist so beißend und stinkend. Ja, da ist es so steril, da kann man operieren. Ja, aber wenn was so steril ist, wie Urin angeblich ist, ja. Wieso stinkt es dann so bestialisch, wenn mal 2-3 Tage alt wird? Naja, Alkohol oder halt, ja, Sterilisationszeug, das ist ja meistens hochprozentiger Alkohol, riecht jetzt auch nicht geil. Ja, aber der fängt mehr an zu stinken. Der verfliegt einfach. Das stimmt. Ja, und Urin fängt ja wirklich wahnsinnig an zu stinken. Mit der Zeit? Na, verfliegt doch auch, oder? Nee, also so alter Urin, gerade so in Unterführungen oder Parkhäusern oder auch im Sommer an Rastplätzen, wenn er so schön in der Sonne geputschelt hat, dann stinkt der ja wahnsinnig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Steriles so enorm stinken kann. Stimmt, ja. Was ist jetzt die Frage? Ja, ist der Urin wirklich so steril? Ja, ist er. Nee, keine Ahnung, Mann. Ja. Die Leute sagen immer, Urin ist total steril. Benutz Urin zum Putzen. Und dann stinkt die Wohnung wieder nach einem Urin. Über Intim-Piercings, dass die wohl sehr schnell abheilen, weil da dauernd Urin vorbeiläuft, habe ich mal gehört. Okay. Sei es Mann oder Frau. Und sonstige Sachen auch. Vielleicht greift der Urin, weil er so steril ist, auch die Betonwand oder das Gras so an, dass alles andere verrottet. Also der Urin ist so steril, dass er einfach alles in der Umgebung vernichtet. Und das sind die Gerüche. Ja, genau. So wie Alkohol. Oder ja, Alkohol. Genau. Wenn man Alkohol ja zum Beispiel verschüttet, so ein Bierchen verschüttet, da hast du ja am nächsten Tag ein Loch in der Tischplatte. Genau. Und riecht wirklich nach altem Urin. Genau. Das hatten wir doch auch schon mal. Lieblingsgerüche. Die großen drei müssen wir mal machen. Die großen drei Lieblingsgerüche. Die großen drei Lieblingsgerüche wären eine schöne Liste. Ja, meinen ersten habe ich schon mal verraten. Okay. Nämlich nichts. Stimmt. Der Geruch von nichts fand ich am besten. Aber ja, können wir mal machen. Können wir mal machen. Wir sollten dazu machen, wie hier Fest und Flauschig, die haben ewig auch eine Rubrik. Ich will die gar nicht, will nicht die Hörer jetzt rüberspringen zu Fest und Flauschig, deswegen verrate ich die Rubrik nicht, aber die haben sie über Wochen angekündigt. Und übrigens, weil ich jetzt gerade auf den Podcast kam, rat mal, worüber die geredet haben. Despektierlich. Ich habe die letzten Folgen eigentlich gehört. Was ist ein großes Thema von uns? Urin? Nee, super Restaurant, wo wir öfter mal mit Ingo hingehen. Ich weiß es Ingo nicht. Ingo Zamperoni. Ja. Nudelrestaurant, du kriegst aber auch irgendwo anders Pizza und dann kannst du noch ein bisschen Getränke kaufen und so. Ah, Vapiano, stimmt, ja. Wir haben uns vor 2 Jahren über Vapiano lustig gemacht, sie machen es heute. Ja. Mal wieder ein Thema. Diese Schweine. Ja. Ich war neulich auf einem Live-Podcast, da haben sie auch Themen von uns geklaut. Du warst beim Podcast-UFO, gell? Ja, ich habe Fotos gesehen. Ja, war lustig. Ja, war gut? Ja, natürlich war es gut. Besser als unsere Gala? Nein, okay, natürlich nicht. Klar. Es war auch weniger los. Viel zu voll. Okay, also viel zu viele Leute da. Sie haben einen kleineren Raum gebucht als wir, sozusagen. Also nee, der war schon größer, aber es war bestimmt 10-mal mehr Leute da wie bei uns. Bei uns? Nee, bei denen. Bei uns? Und das war total lästig, weil die lachen alle und klatschen alle. Okay, das mag ich ja überhaupt nicht. Haben die denn überhaupt eine Folge aufgenommen? Ich höre die manchmal während des Kochens. Ja, sonst veröffentlichen die Live-Folgen auch immer. Okay, die ist mir jetzt nicht begegnet irgendwie. Ja, ist wahrscheinlich noch nicht. War ja erst am Montag. Ah, ja, Heute ist Freitag, ja. Ja, die haben ja noch andere Sachen zu tun. Das stimmt. Nicht so wie wir. Wir machen das hauptberuflich. Vielleicht kommt unsere Folge sogar heute mal an einem Samstag raus. Also für die Hörerinnen und Hörer jetzt. Meinst du? Aufregend. Ja, heute ist eine besondere Freitagsfolge. Dann, ich habe auch noch eine Frage mitgebracht. Oh ja. Hoffentlich ist die genauso gut wie die letzte. Ja, ich vermute mal, du kannst mir das vielleicht sogar beantworten, weil du mal in dem Business gearbeitet hast oder in der Nähe des Businesses. Du hast ja in jedem Business schon gearbeitet. Ich habe tatsächlich auch im Steril-Business schon gearbeitet. Das ist mir bewusst, da können wir mal eine Sonderfolge draus machen, wenn wir mal den Doktor da haben. Ach so, falls ein Arzt uns hört, gerne bei uns melden, wir wollen mal eine Folge mit einem Arzt machen. Mhm. Oder einer Ärztin. Stimmt, ja. Hauptsache wirklich ein Doktor in Medizin, das wär uns wichtig. Ja, oder. Oder auch vielleicht auch nur ein Doktor Med oder auch gar kein Doktor, sondern nur ein Arzt. Gibt es ja auch. Ja. Die zu faul waren, die 15 Seiten abzugeben, die Mediziner für ihre Doktorarbeit halten. Dauert schon eine Viertelstunde, genau. So eine Doktorarbeit. Aber dafür zu schreiben. Ist das Studium ja mega hart, muss man ja so sagen. Ja. Aber da du dich vielleicht auch in dem Bereich auskennst, ich habe heute noch Suppengemüse gekauft. Oh ja. Und da frage ich mich immer, mit der Frage. Wer packt dieses Suppengemüse? Weil da, also muss ja händig gepackt werden. War also du kannst das ja in so einer Plastikschale? Oder in so einer Plastikschale, ist eigentlich egal. Aber irgendjemand muss da stehen, hat den Rettich und hat den Lauch, hat die Möhren, hat die Petersilie und muss die ja zusammenstellen. Die ja, jetzt denk mal nach, wer sowas packt. Ja, wahrscheinlich ein unterbezahlter Packer. Schwarzarbeiter aus einem fernen Land meistens. Ja, okay, habe ich mir schon gedacht. Nee, hattest du so ein gebundenes oder ein Nee, ich muss sagen, da ich im Rewe eingekauft habe und da gibt es nur die in Plastik, die total nervig sind, weil du musst die sofort auspacken, weil wenn du die einen Tag in diesem Plastik noch im Kühlschrank lässt, dann hast du einfach nur noch Biotop und alles ist nass. Ja. Und spätestens der Sellerie fängt richtig an zu muffen. Der ist ja wie ein Schwamm, der fängt an zu muffen. Ja. Wie ein alter Spülschwamm. Also deswegen musst du eh alles auspacken. Ich gehe davon aus, diese Plastikdinger sind industriell verpackt, maschinell. Okay. Und diese Bünde, wenn du die beim Markt kaufst oder so, sind die von der Gärtnerei gebunden. Und da arbeitet irgendjemand hochqualifiziertes, ein ausgebildeter Arzt. Ein Arzt. Dr. Med Suppenpack. Genau. Oh, Suppenpack wäre eigentlich auch eine gute... Suppenpack? So eine kölsche Karnevalstruppe, das Suppenpack. Das Suppenpack. Ja. Der bringt mich übrigens zur dritten Frage, dann habe ich alle Fragen abgehakt. Jetzt frage ich mich, in welche Branche gehen wir? Ich habe schon im Baubereich gearbeitet, in der Bildung. Wir haben, das ist eine persönliche Frage tatsächlich, das geht nur um deine Einschätzung. Du guckst ja immer ein bisschen schockiert, wenn ich kölsch rede. Ja. Und ich habe auch gemerkt, die Leute hören das nicht mehr so gerne. Das war vor fünf bis zehn Jahren anders. Und dann ist es mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich ZDF Neo die 28. Wiederholung am Tag von Baris für Rares gesehen habe. Horst Lichter ist ja eigentlich ein unsympathischer Fummeloppa. Ja. Kann man einfach mal so sagen. Der toucht ihn an. Er ist unsympathisch ist er ja nicht. Also die Leute mögen ihn ja. Aber welche Leute mögen ihn? So 40-jährige Hausfrauen, die nichts gegen Sexismus haben. Scheinbar. Weil er ist wahnsinnig sexistisch. Okay, jedenfalls, ja, dieser alte Fummeloppa redet ja immer dieses Kölsch. Mhm. Und liegt dir vielleicht daran, dass der Kölsch nicht mehr lustig Wolfgang Niedecken von Bab ist? Verdammt lang her! Sondern mittlerweile halt Fummeloppa Horst Lichter und jeder hat so einen Schutzreflex. Oh Gott, hoffentlich fasst er mich nicht an. Und du kann sein, ja. Ich meine, Fummelopas waren ja auch noch cool und witzig und okay vor 10, 15 Jahren. Ach so, ja, vielleicht. Also die gesamte deutsche Comedy-Landschaft basierte ja auf rheinländischen Fummelopas. Ja. Und Fummelopas. Ja, dann nicht Opas, aber junge Leute, irgendwelche rheinländischen, entweder Assis, so wie Cindy von Marzahn. Die Marzahn im Rheinland. Marzahn, genau, Köln-Marzahn. Köln-Marzahn, genau. Ja. Die wohnt neben Guido Kanz auf der Schelsig. Ja. Und heutzutage ist das ja nicht mehr en vogue, dieser Humor. Stimmt, zumindest in unserer Bubble. Der kölsche Humor. Nee, ich meine jetzt sexistischen auch. Ja. Also in unserer Bubble funktioniert der nicht mehr. Oder in den Kreisen, in denen wir uns bewegen. In unserem Abiturientenhumor. Ja. So nennen wir es. So nennen wir Abiturienten es. Ja. Hast du Abi? Ja, ja. Okay. Ja. Cool. Oder müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Über meinen Lebenslauf. Abitur? Okay. Müssen wir den noch pimpen heute? Ja, ich. Ja. Oder willst du Podcaster reinschreiben? Und dann aber nicht den Namen unseres Podcasts. Schreib doch einfach Forever Freitag rein. Hier der Herr Lux und der Herr Vogel. Gute Idee. Die sind ja immer ziemlich seriös. Dann sagst du halt einfach, ich nehme mich da immer. Und dann auch, klar, man würde dann denken, okay, schwäbisch, da gehst in die Rolle des Luxes rein. Aber du nimmst einfach Tobi Vogel. Der spricht ja auch so ein Hochdeutsch einfach. Ja. Und dann redest du einfach beim Bewerbungsgespräch. Wenn du den Job hast, ist ja alles egal. Ja, und das Fake ist ein hochseriöser Podcast. Ja. Ja. Okay, dann nehme ich den. Im Gegensatz zu unserem, der immer an der am Rand des belanglosen und manchmal auch derben Herrenwitzes. Penis. Ja. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist ein Herrenwitz, einfach okay. Nur zwei Silben. Penis. Ja, aber deine Reaktion hat mir schon geholfen, danke. Genau, was war die Frage? Wie ich das finde? Nee, ist Horst Lichter daran schuld, der kölsche Dialekt, der früher als lustig und freundlich wahrgenommen wurde, heute zur Abwehrreaktion führt, weil Horst Lichter immer alle Leute antatscht und tatsächlich, also das ist ja hoch unangenehm. Ich weiß nicht, wie häufig du Bares für Rares schon gesehen Nie. Hast. Nie. Also vielleicht mal 10 Minuten. Aber das ist wirklich hoch unangenehm, weil der küsst manchmal auch vorwiegend Frauen über 50. Auch mal gern so feucht auf die Wange oder so und toucht die an. Wer macht denn sowas? Horst Lichter. Ja. Ja. Ja. Und du vom Rewe. Nee, ich mach das nie. Okay. Nicht über 50. Okay. Über 60. Über 60, ja. Ja. Der Oma-Küsser aus Stuttgart-West. Obwohl, das ist ja eher ein Bützi. Und mach ich nur bei Verwandten von mir. Okay. Ich hoffe, das ist dann okay. Machen. Jo. Sonst habe ich noch ein großes Thema mitgebracht, das können wir aber später machen. Was hast du denn erlebt? Was ich erlebt habe. Wir haben uns ja echt lange auch nicht gesehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Aber du siehst immer besser aus. Also ich glaube, ich. Ich war heute beim Friseur. Ah, ja, deshalb sehe ich so geil aus. Ich bin heute vor der Arbeit zum Friseur, habe ich noch nie gemacht. Okay. Und dann hörst du dir natürlich was an bei der Arbeit. Oh, wie sehen Sie denn aus? Uiuiuiui. Uiuiui. Da ein Model eingestellt. Musst du jetzt wieder deinen Ausweis zeigen beim Bier kaufen? Hat mich mein Kollege gefragt. Okay. Ja. Ist aber nett. So jung siehst du jetzt eigentlich aus. Du siehst einfach aus wie eine. Du siehst wie Bastian Schweinsteiger. Wie Bastian Schweinsteiger. Wie der junge Bastian Schweinsteiger. Ich fühle mich wie. Na, da hätte ich blondierte Haare. Ja, stimmt. Ja, der ja. Hatte so. Das war zu der Zeit, als Eminem cool war und alle blondierte Haare hatten. Als Eminem und Bastian Schweinsteiger noch cool waren. Ja, genau. Ja. Wer war vorher cool? Eminem wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Ich vermute schon, ja. Ja. Ja. Peter hat ich heute Hänger, auch zum ersten Mal entdeckt, dass wenn wir reden, man das optisch sehen kann. Und deswegen hat er sich jetzt immer zum Mikro gebeugt und in die Stille Ja gesagt und hat sich wie ein kleines Kind gefreut, dass sein Aus. Jetzt winkt er. Oh Gott, das ist so wie wenn Magic Martin Zaubertricks macht, die wir kommentieren müssen. Können wir bitte uns unterhalten? Ja, okay, wir sprechen wieder. Okay, du hast Lob für deine Frisur bekommen. Lob für meine Frisur bekommen. Bist du in ICE gefahren? Aber auch vielleicht. In das ICE bin ich auch gefahren. 2 Stunden 30 für 120 Euro. Okay. Alter, langweiliger Story. Es ist sauteuer, mit dem Scheiß zu fahren. Ach so, ja. Der könnte mal billiger werden. Ja, soll es ja günstiger. Jetzt, billiger wird er ja immer wieder. So von der Ausführung. Ich finde, die neuen ICEs haben halt viel weniger Komfort und dadurch ist er ja nur billiger geworden. Ja, okay, da spricht der Profi. Ja. Du kannst die unterscheiden, so wie eine C-Klasse und eine E-Klasse, neu und alt. Ja, ich bin ja auch Zugspotter. Ja. So verbringe ich mein Wochenende eigentlich. Wenn wir keinen Podcast machen, sitze ich eigentlich immer in Zuffenhausen am Bahnhof, weil da kommen ja die ganzen ICEs auch rein. Und guck mir die ICEs an. Und dann freue ich mich, wenn der ICE Magdeburg zum Beispiel ein. Die sind nach Städten benannt. Sophie Scholl. Gibt's den jetzt nicht? Der sollte doch. Nee, haben sie doch gemerkt, dass das vielleicht nicht eine gute Idee ist, den Nationalsozialismus und den Kampf dagegen mit Zügen zu verbinden. Gerade in diesem Kontext. Naja. Was wollte ich gerade sagen? Wegen Zügen und. Ich bin in einem Zug gefahren, ja, da ist aber nichts, ich bin einfach sofort eingeschlafen. Ich bin morgens um 5 los und war um 9:30 in meinem Ziel und dann musste ich 14 Stunden arbeiten. Uiuiui. Das war ein guter Tag. Aber dadurch, dass ich geschlafen habe, kennst du das, wenn du schläfst in einem Gefährt? Normalerweise sitzt du in einem Gefährt wie Zug, Flugzeug, ja. Auto, lange Fahrt und freust dich aufs Ankommen. Ja. Also wenn du ankommst, juhu, oder denkst, guckst auf die Uhr, geil, nur noch eine Viertelstunde. Da war es dann eher andersrum. Ah, ich an muss dem Morgen. Arbeiten, so nach dem Morgen. Oh nee, schon Mannheim. Also. Oh nee, wir sind hier schon, das müsste irgendwas Baden-Württemberg sein hier. Wir sind bald da. Es war so gemütlich in diesem Zug. Ich liebe es, in Fahrzeugen zu schlafen. Ich finde auch gut, wenn man erstmal eingeschlafen ist. Ja. Ich finde nur das Aufwachen manchmal ein bisschen würdelos. Aber das ist eine andere Geschichte. Und alles voller Sabber ist. Ja, du hast so Sabber auf deinem T-Shirt. Du klebst an deinem Nebensitzer oder deiner Nebensitzerin. In die Hose gekackt. Das ist mir noch nie passiert, aber. Echt nicht? Deswegen weiß ich, dass Urin unangenehm riecht, wenn er alt wird. Bin mal 14 Stunden in einem Regionalexpress eingeschlafen. Und 14 Stunden? Quatsch. Ich wollte nur mit Urin so verbinden. Ja, ja. Ein Regionalexpress, 14, das ist ja dann nicht mehr regional. Ja, aha, vielleicht ist er im Kreis gefahren. Klugscheißer sind beliebt. Ich war in der Transsib. Oder du fährst immer hin und her. Also eine Regionalbahn in Nebraska oder so, die fahren sich ja auch mal 14 Stunden. Stimmt, ja. Zum nächsten Haus oder in Sibirien. Ja, eben. Ja. Siehst du? Ist dir das schon mal passiert, dass du nachts auf dem Heimweg von einer Feierei in der S- oder U-Bahn oder auch im Bus eingeschlafen bist und an deinem Ziel vorbeigerauscht bist? Nee, noch nie. Mir nämlich auch nie. Ich hatte meines Studiums auch, gibt immer so Spezies. Ich kenne sogar einen, der schon mal in dem Lager der SSB dann aufgewacht ist. Also in dem Zug Endstation, da wo die abgestellt werden. Ah, okay. Ja. Und da wird man direkt zerschreddert. Und der Bahnfahrer ihn übersehen hatte irgendwie. Und er ist dann aber brav in diesem Wagen geblieben, weil es eh schon früh war. Irgendwie, also hat, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um zu realisieren, dass er falsch ist. Und wurde vom nächsten Bahnfahrer im Endeffekt dann wieder mitgenommen. Die haben sich wohl auch ganz gut verstanden. Die haben heute zusammen ein Häuschen im Grünen. Ja, nee, schön. Das ist ein schöner Twist. Genau so ausging. Aber mir ist tatsächlich noch nie passiert. Ich glaube, ich will einfach zu arg dann heimkommen, als dass ich dann der Schwäche einschlafen in diesem... Ja. Ich glaube, das ist eine Willenssache. Ja, und vielleicht auch eine Jugendsache. Ich weiß auch nicht. Also ich bin irgendwie nicht mehr so besoffen, wenn ich noch mit der Bahn heimfahre, dass ich da so tief schlafe, dass ich meine Station verpasse. Ja, wenn ich so besoffen bin, dass ich in diesen Zustand geraten könnte, nehme ich meistens ein Taxi oder irgendjemand nimmt ein Taxi und ich fahre mit. Oder du nimmst irgendjemand, der dich einfach heimträgt. So. Ja, ich setze mich bei irgendjemand auf die Schultern. Ja, hallo, gehen Sie auch hier? Hüa! Hüa, Westen! Er schreit immer Westen und hängt hinten auf mir drauf. Ja. Ja, nee, also... Nee, ich glaube, so passiert. Bewegt sich Horst Lichter immer in Köln. Ja, ja. So, Mädchen. So, Mädchen, jetzt... Siehst du, jetzt machst du das auch. Ja, jetzt mache ich das auch. Ich kann es aber nicht. Das ist ja immer das Unangenehmste, wenn jemand Dialekte imitiert, die er nicht kann. Ja, das mache ich ständig. Bei dir fällt es aber nicht auf. Also dir nimmt man das ab. Du bist ja, kommst ja auch daher ungefähr. Ja, aber wenn ich jetzt versuche, tatsächlich einen ostdeutschen Dialekt zu machen, zum Beispiel, dann geht er ganz fürchterlich in die Hose. Und Dialekte imitieren ist ja auch eigentlich überhaupt nicht lustig, ne? So, also häufig überhaupt. Ja, nee, eigentlich das, nicht. Eigentlich. Vor allen Dingen, wenn du dann Fehler machst, dann würde das halt echt auch so, das ist immer so unangenehm. Genau, aber man rutscht da gerne rein. Ich spreche mich da ganz frei. Ja. Also wenn man einen beherrscht halbwegs, also Schwäbisch, mit dem bin ich halbwegs aufgewachsen. Ja. Ich würde sagen, ich spreche zwar nicht flüssig, aber ich erkenne es, ob jemand Muttersprachler ist oder nicht. Und wenn das jemand nicht Schwäbisches macht, das klingt furchtbar. Schlimm, also, ja. Da wird mir übel. Ja, also gerade beim eigenen Dialekt, wenn den wer anderes nachmachen will. Ja. Ich hatte auch mal tatsächlich die unangenehme Geschichte, dass ich tatsächlich in Leipzig ein Mann neben mir auf der Bank aufgestanden ist. Weil du Hochdeutsch gesprochen hast. Weil ich in sächsischen Dialekt ganz schlecht nachgemacht habe. Ach so. Ich saß da mit einem Freund auf der Bank und neben uns saß ein echter Sachse. Ah, sowas macht man doch nicht. Und meine Schuhe waren dreckig und ich war aber, also ich habe das gar nicht gemacht, um ihn aufzuziehen, sondern war so auch halb in Gedanken und habe dann so zu meinem Kumpel gemeint, meine Schuhe sind dreckig. War schon so schlecht. Und der Mann hat mich einfach nur beleidigt angeschaut und ist gegangen. Sehr gut. Und ich hatte tatsächlich den Reflex, noch aufzustehen und mich bei ihm zu entschuldigen, weil ich konnte ihn 100% verstehen. Genau, Sachsen, ihr müsst zusammenhalten gegen diese Einwanderer. Genau, okay, aus dem Rheinland und aus sonst dem Rheinland. Woher. Genau, aus dem Rheinland, genau. Die meine ich, ja. Ihr wählt ja schon richtig. Irgendwann könnt ihr die Mauer wieder hochziehen. In welcher Stadt war das denn? Das ist immer wichtig für Sachsen. Okay. Leipzig. Das ist eine sehr sympathische, die Großstädte in Ostdeutschland gehen ja. Die Kleinstädte auch, da wurden die auch, gehen auch ja. Die Hälfte der Einwohner sind vollkommen okay. Absolut in Ordnung, wahrscheinlich. Ja, ja. Nee, das Ostbashing funktioniert ja auch, das ist auch so 90er-Jahre-Comedy eigentlich. Wenn wir nicht ein politisches Problem gerade im Osten hätten, dann, ja. Aber das ist so Böhmermann-Humor. Ja. Buh. Der wurde zu Recht abgesetzt. Wir nennen ihn ja Buhmermann. Buhmermann, genau. Wenn wir genug beleidigen, die hören ja eh unseren Podcast, weil sie uns immer Themen klauen. Irgendwann, ich würde mich schon freuen, wenn wir so einen Streit mit Böhmermann hätten. Irgendwie. Oh ja. Auf Social Media. Weißt du, er hat so... So ein Hashtag-Krieg. Viele Follower, die ihn total cool finden. Und uns findet ja jeder. Also wir würden einfach zermalmt werden. Und damit wäre es halt ganz, ganz lustig so. Dann hätten wir vielleicht viele Hörer, ja, die uns hassen. Die uns hassen, ja. Das wäre cool. Und ja, wir würden auch versuchen, uns zu wehren. Und das würde auch fürchterlich in die Hose gehen, weil man natürlich auch keinen hat, der einem selbst dann beisteht irgendwie. Und wir wären wahrscheinlich spontan, würden wir auch alles falsch machen. Und damit, ja. Wahrscheinlich würden sich die Nazis zu uns auf die Seite stellen. Oh Gott, ja. Das ist auch nicht so cool. Nee. Nee, komischerweise nicht, nee. Naja. Nee, ich suche gerade irgendwas Positives dran. Nee. Wie viele Kriege haben die Nazis gewonnen? Jetzt ist die Frage, wie viele haben sie verloren? Und zwar nur einen. Ja. Also die spanischen Faschisten haben einen gewonnen. Was ja auch. Ja, stimmt, hier Franco, gell? Ja. Aber dann nachträglich haben sie auch wieder verloren. Ja, gut, ja. Nachträglich. Am Ende verliert ja jeder alles. Irgendwann verliert ja auch der Kapitalismus oder der Sozialismus. Ja, wenn wir nach Karl Marx Stufenmodell gehen, sind wir kurz davor. Wirklich. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange gut geht. Ja, oder was weiß ich, das Staatssystem Demokratie verliert auch irgendwann. Ja, leider. Der Mensch. Der Mensch verliert auf jeden Fall in den nächsten... Der macht es nicht mehr lang. Ich tippe auf 150 Jahre. Obwohl ich habe auch gesagt, Thomas Gottschalk werden wir dieses Jahr verlieren. Er ist noch da. Er hat auch sind nur noch ein paar Tage. Dings, wie heißt er? Der im Rollstuhl. Der Mann, der Schlaue, der starb kürzlich. Stephen Hawking. Ja. Der hat gesagt, bis 2100 gibt er der Menschheit noch. Ja, das halte ich für realistisch. Ich glaube, man packt noch so 30 ganz triste Jahre da drauf. Aber ob man dann von die Menschheit oder nur noch Reste der Menschheit... Ja, so in der Form. Ich gebe dieser Menschheit in der Form auch nicht mehr. Also die Form heißt, dass ich einfach zum Lidl runtergehen kann, 3 Minuten. Ja. Einen Sack Kartoffeln kaufen kann für einen Bruchteil eines Stundenlohns. Und dann Essen habe für 2 Tage. Ja. So ist das Leben heutzutage. Genau, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr ewig, oder? Kann ich nicht, glaube ich nicht. Dann sind wir die Verlierer in den Städten. Aber ich habe letzten Sommer Bohnen auf dem Balkon erfolglos angebaut. Wenn ich jetzt noch ein paar Jahre... Oh ja, dann musste ich gießen, ja. Vielleicht lag es daran, dass die erfolglos war, weil ich der Gießmann war. Aber vielleicht machen wir dann auch so eine Kommune irgendwo auf der Alp, so... Ja. Können wir uns dann überlegen. Dann können wir auch immer einen Podcast senden, aber dann gibt es kein Internet mehr und dann hört uns zum Glück endlich keiner mehr. Wir machen wie so, tatsächlich so um die gute alte Zeit noch. Wir nehmen jede Woche eine Folge auf. Also jede Woche dann? Ja. Dann haben wir ja Zeit. Nichts mehr zu tun. Ja, stimmt. Genau. Ja, gute Idee. Und legen immer so einen alten Notizblock einfach in die Mitte und tun so, als wäre das Aufnahmetechnik, damit wir dann aufnehmen können. Gute Idee. Cool. Mach mal. Jo, ich hätte noch tatsächlich ein bisschen was für nach dem Break. Ich muss pissen, ja, wollte ich gerade sagen. Du, und scheißen und kacken und wichsen. Ich sehe das mittlerweile schon in deinen Augen. Und ich habe Durst. Ich sehe das mittlerweile in deinen Augen, wann Urin. Du auf Toilette musst. Und auch, dass du einfach mal noch so ein bisschen, das ist wie so Podcast-Tourette. Du hast noch zu wenig geflucht. Ich gehe jetzt mal geil Hitlern. Das ist wirklich Podcast-Tourette. Ja, so, ja, lass alles raus, dann können wir den zweiten Block gleich nochmal machen. Und dann kannst du ja da am Ende auch wieder alles rauslassen. Einfach, dass es sich dann immer so ein bisschen aufstaut. Okay, Mann. Also wir machen jetzt Urinkram und Bierwohlkram. Wir machen ein bisschen Werbung. Und Werbung. Warzen entferne ich selbst. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Verstopfung. Hornhaut. Bescheidentrockenheit. Hornhaut. Okay, herzlich willkommen zurück. Gut, dass ihr noch dran seid. Wir haben jetzt neues Bier, leere Blasen und Schwanzfick geiles Pimmel. Bier. Du bist ja noch immer vulgär drauf. Ja, sorry. Ja. Ich habe Bier aus dem Ausland mitgebracht. Auf der Toilette auch schon rumschreien gehört noch. Ja, Entschuldigung. Ja. Wir brauchen nochmal Juli. Also nur für dich. Ja. Juli Boston muss. Juli, ich brauche dich. Ja, du hast Bier aus Vietnam mitgebracht. Ja, genau. Das eine heißt Tiger und das andere, da ist ein Tiger drauf. Genau, auf meinem Larue ist ein Tiger drauf. Genau, und meins heißt Tiger und da ist nichts drauf. Nee. Und wie schmeckt's dir? Ich habe noch keinen Schluck getrunken. Achso, dann mach mal. Zum Wohl. Jetzt bin ich gespannt. Es ist einfach Bier aus den Tropen. Schmeckt ein bisschen chemisch. Also so als chemisch. Als hätte man noch so einen leichten Korn mit dazu geschüttet, um Alkohol reinzubringen. Als hätte man alkoholfreies Bier, wo man dann ein Korn oder so ein Obstler. Darf ich mal von deinem direkten Vergleich? Du darfst auch von meinem. Ich schlürfe mal an deinem Tiger, wo kein Tiger drauf ist. Das Ding ist nicht an. Ja, dein schmeckt beschissener. Deins ist auch das billigere. Okay. Du hast gewählt. Ja, ich dachte, als Jean Paul trinke ich natürlich Larue. Ja, also deins kostet so, was weiß ich, in der Kneipe so 20 Cent. Meins so 30. Vietnam ist so ein Paradies für Schwaben. Es ist ein Paradies für Bier, für billig Leute, die gerne billig Bier trinken. Okay, ja. Vietnam. Ja, also wenn ihr auf Bier steht und nicht viel Geld habt, oder warte mal, wie sagt man? Dann trennt nach Vietnam, um da günstig Bier zu trinken. Nee, Flüge kosten ja auch nichts. Okay, die kriegt man umsonst. Also so gut wie nichts. Ja, das ist wirklich lächerlich billig. Ich war auch schon mal am Stuttgarter Flughafen, da ist noch jemand rumgegangen von der Airline und hat gerufen, wir haben noch Flüge nach Vietnam, wer will einsteigen, 20 Cent. Da habe ich gesagt, nee, sorry, habe mein ganzes Geld für den ICE von Düsseldorf nach Stuttgart ausgegeben. Ja, aber ich würde jetzt für 20 Cent nach Vietnam fliegen. Ja, das machen wir mal. Ja. Ja, passt doch. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Bier. Wir haben leere Blasen. Und ich habe noch und Themen, hast du auch Themen? Du hast keine Themen, gell? Du bist heute Themen. Ach, das sind alles so Themen, die ich, also keine Rubriken. Okay. Ja, Rubrik habe ich. Ich hoffe immer, dass du mir irgendein Stichwort gibst und dann kann ich da hinfahren. So. Vielleicht. Oft kommen die nicht. Ich habe hier noch Leichen von, was weiß ich, Juli 2004. Okay. Juli Chicago 2004. Nee. Ja. Die Leiche von ihr, die habe ich auch hier. Ja, habe ich gebrochen. Okay. Ich habe nämlich tatsächlich noch eine. Ich bin tatsächlich hier unser gemeinsamer Freund, kann man sagen, Dave. Dave. Hat letzt tatsächlich ein Bild von im Titelblatt der Beef, die Zeitschrift für Fleischesser, gepostet und ich dachte, wer hat sowas im Abo? Also von mir aus kann man auch Fleisch essen, aber dieses Feiern, da sind wir wieder bei diesem Pimmelhumor irgendwie. Deswegen habe ich mal ein paar Beef-Titelblätter auch gesucht und hatte mir den Satz aufgeschrieben, in einem Staat, in dem die Beef Abonnenten hat, wundert mich gar nichts mehr, weil sie tatsächlich relativ flach auch ist. So. Wer hat das gesagt? Das habe ich gesagt. Ach so. Habe ich dann auf der Toilette gedacht. Das ist ein guter Satz. Nachdem ich den Post vom Dave gesehen habe, habe ich gedacht, in einem Staat, in der die Beef-Abonnenten hat, wundert mich gar nichts mehr. Soweit ich weiß, Dave hat das Ding, oder was? Nee, Dave ist Veganer, soweit ich weiß. Genau. Und er hatte dieses Titelblatt nämlich dann auch gepostet, weil sie ein extra Buch rausgebracht haben, und zwar Wurst, Meisterstücke für Männer. Okay. Also klar, Männer stehen auf Würste. Da ist ja auch nichts Homoerotisches dran, sondern Wurst. Meisterstücke für Männer. Ich bin ja ein Riesenwurst-Fan. Ja. Dann habe ich mir noch ein paar Titelblätter angeguckt und habe auch Rohkost für Männer. Also dieses Männer, also Frauen scheinen kein Fleisch mehr zu essen. Also, nee, das ist ja total. Ja, genau, also Fleisch ist auch tatsächlich nur noch für Männer. Rohkost für Männer. Das wird das Tatar ihres Lebens. 7 saftige Rezepte mit Rind, Kalb, Hirsch. Das ist wieder das Bubble-Ding. Ja. Ja, also es muss ja Abonnenten. Es gibt auch Leute, die noch auf rheinländischen Humor stehen. Dann vielleicht mache ich das nächste mit rheinländischem Humor, weil ein guter Wortwitz ist: Hin und Speck. Mit einer extra Portion Speck schmeckt alles besser. Das ist diese Bacon-Nummer. Also ja. Pack noch Speck drauf. Ja, klar. Und dann haben sie noch tatsächlich. Wie in der Pornoindustrie, solche. Ja. Lässt sich halt lustige Sachen einfallen. Dann hatten sie noch eine extra Ausgabe Deluxe. Beef für Männer mit Geschmack. 99 Abenteuer für Kerle. Erdloch grillen, Huhn schlachten, Kochclub gründen. Ist alles auf einer Ebene auch. Huhn schlachten, Kochclub gründen. Das war jetzt vietnamesisch. Kochclub gründen. Leberwurst machen, jagen und fischen, Imkern, Gin ansetzen, zu viel Wodka trinken. Da wird auch Imkern und Imkern. Zu viel Wodka trinken. Ja. Okay. Da, also man merkt auch, wer die Zielgruppe ist. Aber Imker und Russen. Russische Imker. Russische Imker. Gerne Hühner schlachten. Ja. Und auf Würste stehen. Auf schöne, pralle Würste stehen. So richtig ganz gut Würste auf mich für zu. Männer. Ja. Ich bin ja 32. Russe. Ja. Und du stehst auf, auf Würste. Pralle Würste. Ja. Ja. Aber ja, ironisch. Ich mag so trockene, harte Würste. Ja. Knochige. So ein knochiger. Ja. So ein, ich glaube, im Englischen sagt man Boner, ne? Zu den Würsten. Ja. Hühner schlachte ich nicht gern. Oder ich weiß nicht, ob ich es gern tue. Ich habe es noch nie gemacht. Man kann es ja nicht sagen, bevor man es nie gemacht hat. Ja. Vielleicht macht es total Bock. Ja, aber das ist halt nicht immer die Sache bei Sachen, die man nicht beurteilen kann, weil man sie noch nie gemacht hat. Ja. Viele der Sachen sollte man vielleicht auch nicht tun. Ich weiß nicht, Huhn schlachten finde ich tatsächlich in dem Fall, wenn man Fleisch isst, eigentlich nur konsequent. Ja, ich fände es eigentlich wäre es richtig, aber oder? Weil ich esse auch gerne mal einen Huhn. Bei dem Punkt, mal so einen richtig deftigen Verkehrsunfall bauen, habe ich noch nie gemacht, sollte ich mal ausprobieren. Oder einen Menschen töten oder so, weißt du, also du kannst ja nicht alles ausprobieren. Also man muss ja auch, da sind wir an den Grenzen der Ethik, da sind wir jetzt nicht bei Habermas, aber vielleicht eher bei Kant. Er hat Kant gesagt. This was das C-Wort speaking, bitte. Ja, das C-Wort bitte nicht benutzen, du aber, Fotze. Aber ich kann ja auch Sachen verurteilen, die ich nicht ausprobiert habe. Ja, klar. Ja. Ja. Aber bei mir wäre es eigentlich gut, wenn ich mal einen Huhn töten würde, weil wer weiß, wie viele Hühner ich schon gegessen habe. Ja, stimmt. Vielleicht würdest du täglich essen. Ja. Ja. Genau. Ja, ich finde auch unangenehm, da finde ich das unangenehm in deinem Studio, Schrägstrich, Badezimmer, Schrägstrich, Wohnraum. Wichskammer. Schrägstrich. Sind überall gepökelte Schinken von der Decke baumeln. Also und dann immer so, also man hat ja nur so 1,50 Meter, man kann ja nur gebückt gehen. Wie in so einer italienischen Metzgerei sieht es hier aus. Oder in einem normalen spanischen Großsupermarkt. Stimmt. Da muss man sich ja auch mal durch Schinken kämpfen, bis man bei den Tomaten ist. Total, aber wirklich. Ja, ja, wirklich, ja. Das ist geil. Stimmt, was die da alles an der Decke an Fleisch hängen haben, diese spanischen Supermärkte. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Als würde man das jeden Tag kaufen, so ein Ding. Ja, habe ich mich auch tatsächlich schon mal gefragt. Ich meine, die Italiener haben ja auch sehr viel von der Decke baumeln an Fleisch. Aber ja, in Spanien, das ist noch viel extremer, wo man sich fragt, wie lang hängen die Sachen denn hier? Und wer kauft die? Also wer geht da hin und holt so einen 5-Kilo-Schinken? Vielleicht holt man das, wenn man irgendwie 5 Kinder hat und 3 Cousinen. So ein Schinken für die Woche. Für die Woche, hängt ja. Der einfach von der Küchendecke über dem Esstisch. Nee, da gibt es so Gestelle. Da gibt es so Gestelle. Das sind so 3... Beine, also so, ein wie ein Boden. Fenngrill im Endeffekt. Nee, das sind so ein Boden, da kommen 3 Stangen raus und dann kannst du es drauflegen. Okay. Den Schinken. Habe ich schon mal gesehen. Und auch festzurren. Und dann gehst du mit dem Messer ran und holst dir mal eine schöne Scheibe Schinken, so auf dem Weg zum Klo nachts. Um die Beef zu zitieren, warum mit Speck alles besser wird. Genau. Alles wird mit Speck besser. Ich bin hin und Speck. Hin und Speck. Ich bin hin und Speck. Nee, es kommt niemand, kommt keiner mehr in meinem Gehirn. Sprichwörter mit dem Wort weg. Weg. Leberkäse, Specken. Nee. Ah, jetzt bist du bei denen. Ich bin beim Wecken. Ja. Naja. Beim Wetten? Wecken. Wetten? Weg. Weckt. Speck me up before you go-go. Speck me up before you go-go. Speck me up before you go-go. Speck MC? Wack MC? Ja. Ja. Oder auch hier Ivana Sens oder wie die hießen. Oh, ich konzentriere mich gerade so. Speck me up inside. Nee. Ist auch egal. Ja. Okay. Wollen wir unseren Beef begraben? Beef begraben. Ja. Ja, diese Beef-Zeitung. Also, ich meine, finde ich jetzt nicht so dramatisch, dass es die gibt. Weil es gibt zu jedem Scheiß, es gibt 25 Sportwaffenzeitungen, ja, 13 Angelzeitungen, Es gibt ganz, ganz, ganz schlimme Zeitschriften, ja. Genau, also so aber im Normalen. Ich glaube, die Beef ist ja auch so ein Hochglanz. Ich verstehe es einfach nicht. Also selbst wenn ich total auf halt gleich stehen auch, würde, ja. würde ich, also verlassen wir mal die Bubble. Mhm. Ich stehe auf Fleisch und ich denke, Männer müssen grillen. Selbst ja. dann würde ich mir doch kein Hochglanzmagazin für über 5 Euro kaufen, naja. wo nur über Fleisch berichtet wird. Naja, es sieht halt, du willst es halt auch repräsentieren, dass du so ein geiler Mann bist, der geiles Fleisch isst. Und dann liegt es auf deinem Coffee-Table, diese Zeitung. Stimmt, anstatt... dann siehst du da mit Tante Erna ja. und Onkel Jochen. Ja, und dann musst du da irgendwas Geiles auch liegen. Ja, Mensch, Achim, du grillst auch gerne, gell? Ja, ja, ich hab sogar die Beef im Abo. Hier, hast du hier mal dieses Tri-Age, bla bla bla. Ja, ja, doch, kann ich mir jetzt doch, kann ich mir vorstellen. Siehst du, ja. und das ist, glaube ich, 80% der deutschen männlichen Bevölkerung. Wenn wir, sind halt die coolen 20%. Wenn wir einen Beef-Abonnenten, ich rede tatsächlich nicht mal einmal gekauft, sondern einen Beef-Abonnenten hier als Hörer haben. Und diesmal muss ich da gar nicht auf Hörerinnen aus, weil Beef ist nur für Männer. Ist verboten ja. für Frauen. Also wenn wir hier einen Beef-Abonnenten das ist sozusagen unter den Hörern Tampon haben, des Mannes. Du bist herzlich eingeladen, bei uns mal tatsächlich vorbeizukommen. Und ideal wäre natürlich, wenn du auch noch Doktor wärst. Weil dann könnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Also Hörer, die Beef im Abo haben und Doktor sind ganz herzlich willkommen. Beides einzeln auch herzlich willkommen. Ja. Würden wir gerne mal quatschen. Und wir servieren dir einen schönen Aperol Spritz umsonst. Ja, und wir mixen auch andere Cocktails. Und wir haben cooles Craft-Bier hier. Aber auch wenn du eher auf das ehrliche deutsche Industriebier stehst, kaufen wir auch einen Kasten Warsteiner. Ich habe heute einen Sixpack Köpi gekauft. Ja, Köpi können wir auch anbieten. Also wir haben alles da. Wir können auch einen guten Scotch trinken. Ja. Und zum Barbier gehen. Genau. Ja. Siehst du, so Männersachen mache ich ja auch, aber ich kaufe mir keine Zeitschrift dafür. Ich mag auch Scotch, aber ich kaufe mir keine Scotch-Zeitschrift. Oder eine Barbier-Zeitschrift. Ah, da fühlt sich jemand direkt angegriffen. Ja. Sorry. Ich bin halt nur mal so. Willst du mir jetzt meine Männlichkeit nehmen? Ja. Okay, dann ja. rasiere ich mich morgen. Jo, wie stehst du denn zu Listen heute? Listen. Oh, Listen. Stimmt, da war was. Lispen sind für... Lispen. Listen. Lispeln ist für mich... ja, bin an Bord. Lispeln ist das Stottern des großen Mannes. Ja. Ja. Lispeln ist das Kanada des Stotterns. Wir hatten lang keinen Kanada-Bezug mehr. Ja, stimmt. Genau. Das ist ein guter, ja. Dann müssten wir jetzt aber kurz aktiv werden, gell, um unseren Einspieler rauszusuchen, weil den machen wir mal live, wenn wir die Liste machen. Ach ja. Dann machen wir doch tatsächlich einen kurzen Break. Ja. Und dann sind wir gleich wieder da mit den großen Dreien. Unsere Rubrik, die wir erfunden haben. Exakt. Die großen Drei. Definiert von Peter und Jean-Paul. Applaus. Applaus. Applaus. Ja, Applaus. Applaus. Wir haben ja gar keine Live-Kalle heute, aber... Oder? Hammer! Hammer! Hammer! Was ist das? Was war das? Keine Ahnung. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Ja, und zwar habe ich mir überlegt, tatsächlich, die großen drei Leute, mit denen Reden nichts bringen würde. Und zwar aus dem Grund, also man kann ja mit verschiedenen Leuten verschiedener Meinung sein. Und ich habe, glaube ich, also... Das haben wir nicht aufgenommen, aber am Anfang der Folge hatte ich ja gedacht, ich würde alleine aufnehmen. Ach so, ja. Und dann habe ich mit Habermas argumentiert, der immer sagt, wenn man nur so lange Argumente austauscht, dann kann man auch eine gemeinsame Position finden, die im Ideal sogar von beiden getragen wird. Oder man findet einen guten Kompromiss. Aber ich glaube einfach, es gibt Leute, mit denen kann man nicht so weit kommen, weil sie entweder zu dumm sind oder zu narzisstisch sind. Oder tatsächlich so von ihrer Meinung überzeugt sind. So wie Jürgen Habermas ungefähr. Nee, der hat sich immer mit Luhmann gebattelt. Okay. Wenn man, du hast wenn man, es heute ein bisschen mit Habermas. Ich habe es heute mit Habermas, ja. ja großer Finde ich Denker, aber schön. Ja. Und Niklas Luhmann, auch großer Denker. Und die haben ja Battle-Bücher sogar geschrieben. Das war ja der also die... Die haben Battle-Bücher geschrieben. Die haben Battle-Bücher geschrieben. Ernsthaft? Immer gegenseitig geschrieben auch. Die hatten auch Briefwechsel und so. Das waren noch alte Theoretiker. Da ging noch richtig ab. Systemtheorie. Hatten wir das nicht auch mal geplant? Theorie des kommunikativen Handelns. ein Battlebuch schreiben. Ja, dass wir uns Briefe schreiben, so wie Goethe und Schiller oder Habermas und Kant. Luhmann. Ja. Kant. Können wir mal überlegen. Ja. Das hatten wir auch mal, glaube ich, besprochen. Ich weiß nicht, ob on tape oder privat. Aber wir machen jetzt die großen drei. Holen wir die Hörerinnen und Hörer nochmal ab. Also Leute, mit denen Reden nichts bringen würde. Anders als zum Beispiel Habermas und Luhmann. Mit denen längst total oder Kant. Zu reden, ja. Ja, egal. Jedenfalls, genau. Und jetzt müssen wir noch kurz klären, wer anfängt. Sollen wir einfach Schnick, Schnack, Schnuck schnell spielen? Nee. Also, was? Nee, möchte ich nicht. Okay, dann fängst du an. Okay. Also, was ist denn Platz 3? Platz 3 ist bei mir ganz klar Super Mario. Super Mario. Mario. Oder auch Mario Mario, wie er wirklich heißt. Ja, Mario Mario, so heißt er, ja. Ja, also sein Bruder heißt Luigi Mario. Mario, ja. Ja. Ist wirklich kein Witz. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ich glaube, mit dem bringst du es nicht zu reden. Weil du kein Italienisch kannst. Nee, er ist ja, nicht Amerikaner? Also italienischer Einwanderer, ja, genau, wie auch immer. Stimmt, so, ja. Aber Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Stimmt, er spricht auf jeden Fall Englisch. Ja, ich denke auch. Ja. Aber wieso? Nee, wieso, ist er Japaner? Japanischer, Japaner mit italienischen Wurzeln, der aber, weil die Prinzessin entführt wurde, doch weltweit unterwegs sein muss. Er ist Kosmopolit. Ja. Sag mal einfach Mario, Mario ist Kosmopolit. Mario, Mario lebt auf der ganzen Welt. Ja. Ja, mit dem hätte ich keine Lust, mich zu unterhalten. Warum? Weil, weiß ich nicht. Weil er so fokussiert ist, immer nur hüpfen und retten. Ja, und ich glaube auch, er ist wenig fies zu Luigi. Geringes Vokabular. Stimmt, ja. Irgendwie, nee, ich glaube, kein guter Typ für ein gutes Gespräch. Vor allen Dingen kannst du dich auch nicht hinsetzen und sagen, hey, mach mal die 8-Bit-Mucke aus, weil im Hintergrund läuft immer so 8-Bit-Mucke. Ja. So Midis. Mario, jetzt setz dich doch mal hin. Ja. Beruhig dich mal. Er hilft die ganze Zeit, ja. Macht ja, und ich glaube auch, Luigi und Mario haben eine schwerere Beziehung. Stell mal vor, du bist der Bruder, hast den Nachnamen deines Bruders, weil auch sein Vorname ist halt. Albtraum. Und muss immer mit ihm gemeinsam seine Prinzessin retten. Also, wie ein tragischer Charakter Luigi Mario eigentlich ist. Wie wenn du Jean-Paul Jörg heißen würdest. Peter, Jean-Paul Peter. Peter, ja. Von Schaumbad. Meine ich doch. Ja. Jörg. Ja, Peter, ja, Jean-Paul Peter, stell dir das mal vor. Albtraum. Genau, das ist mein Platz 3, Mario. Ich glaube, mit dem hilft es nicht wirklich, sich zu unterhalten. Guter Platz. Mein dritter Platz ist relativ einfach und ich glaube, den können wir einfach, ich nenne ihn einfach, dann sagt jeder, gut, hallo, klar. Lame. Donald Trump natürlich. Donald Trump. Oder würdest du mir da widersprechen? Lame, sage ich. Ja. Also hatte ich mir natürlich auch überlegt, was weiß ich, Goebbels, Erika Steinbach. Gut, Erika Steinbach wäre ein bisschen spannender gewesen als Donald Trump, stimmt. Ja, ich glaube aber von Persönlichkeitsmuster reden wir da immer über die gleichen Narzissten, die sich... Ja, aber nee, ist ein guter... Also du wärst im Endeffekt immer schuld. Ja, aber Donald Trump ist ein guter Einstieg. Also für Platz 3. Also loben muss man auch. Er wäre eigentlich auf Platz 1, weil ich glaube, er ist einfach der Typ weltweit im Moment in der Zeitgeschichte, wo Reden wirklich nichts bringt. Da würde dir jeder aus unserer Bubble zumindest recht geben. Aus unserer Bubble, ja. Ja. Hallo, grüß. Hallo, grüß Bubble. Dich, Bubble. Genau. Mein Platz 3, Donald Trump. Bisschen langweilig. Nein, das so war das nicht gemeint. Ja, nee, aber war mir auch bewusst, ich bin ja ganz traurig, aber er musste in der Liste auftauchen, deswegen habe ich ihn auch drin. Ja. Mir war bewusst, dass er langweilig ist, aber ich habe ihn trotzdem drin. Ja, meiner ist auch recht langweilig, mein nächster Platz. Ja. Oder halt der absolute Shit, weil da wäre der nie drauf gekommen, aber wenn ich ihn jetzt ausspreche, den Namen, werde ich sagen, ja, stimmt. Ja. Ich weiß denn der Vorname? Ah, Bernd Stromberg. Björn Stromberg, genau. Björn Stromberg. Ja, der Charakter, der da gezeichnet wird, würde ich dir zustimmen. Das macht die Serie ja auch aus. Genau. Ja, deswegen ist er nicht lame, aber auch unstrittig. Unstrittig, ja, das ist ein gutes Wort. Ja, absolut unstrittig. Da gibt es auch wenig zu diskutieren. Womit begründe ich das? Stromberg halt. Ja, ihr habt alle Stromberg gesehen. Punkt. Okay. Mein Platz 2 ist auch vielleicht ein bisschen spannender, aber wenn man sie ein bisschen in den Medien verfolgt hat, Nina Hagen. Oh, Nina Hagen. Nina Hagen. Ich habe wenig Meinung zu Nina Hagen. Punkt. Ich mag den Film mit diesem Farbfilm. Du hast den Farbfilm vergessen? Den Song. Ja, genau. Mein Michael. Habe ich Film gesagt? Ja. Ich mag den Song mit dem Farbfilm. Ich mag den Film mit dem Farbsong. Der Farbsong. Der Farbsong. Kein Schwarz-Weiß-Song, Rot, Farbsong. Blau, gelb und dann haben wir noch grün. So ging er doch, oder? Ja. Der Farbsong. Der Farbsong. Ich habe den Farbsong vergessen, ja. Mein Genre. Ja, meine Begründung ist, Nina Hagen ist die letzte Zeit auch so ein bisschen aus den Medien verschwunden, aber es gibt eine legendäre Sendung, wo sie, glaube ich, auch bei Kerner zu Gast war oder so. Und da war Hans-Joachim Bublatt, so heißt er, glaube ich, der die Knopf-Hoff-Show früher gemacht hat. Mhm. So ein Wissenschaftsjournalist. Und der ist erzürnt rausgegangen, weil sie die ganze Zeit so ESO-Zeug gequatscht hat und noch an Aliens glaubt. Und sich von wissenschaftlichen Fakten... Sie ist eigentlich so, tatsächlich... Eine ist die, okay. Sie war postfaktisch, bevor postfaktisch überhaupt ein Begriff war. Ah, okay. Also sie hat immer mit Transzendenz und so weiter und du musst fühlen und natürlich sind dann noch ganz andere Wesen und die sind auch hier auf der Erde und so weiter. Verstehe, ja. Und das hat diesen Wissenschaftsjournalisten wahnsinnig gemacht, dass er sogar die Sendung verlassen musste. Und er hat versucht zu argumentieren. Deswegen war es ganz einfach, ich muss das nicht mehr ausprobieren, weil das haben schon andere Leute ausprobiert. Okay. Ja. Deswegen Platz 2. Aber Knopf hofft, dass das immer... Da habe ich lange nicht dran gedacht, ja. Geile Show war. Geile Show, kann man bestimmt auf YouTube. Oh, scheiß Name. Morgen gucke ich nochmal in die Knopf-Hoff-Show. Morgen ist Knopf-Hoff-Tag. Da war ich als Kind Riesenfan von. Ja. Und die haben mal Sachen ausprobiert. Erst irgendwann, was weiß ich, vorletztes Jahr verstanden, was dieser Name, was der überhaupt soll. Knopf-Hoff. Ich glaube, den habe ich noch immer nicht verstanden. Know-how. Also wirklich? Ja. Ist ein Wort. Ja. Das ist Know-how, wenn du es auf Deutsch aussprichst. Knopf-Hoff, ja, stimmt. Ja. Wirklich? Ja. Entschuldigung. Das ist genial. Glass is shattering everywhere. Also wirklich, Wahnsinn. Nur deswegen bin ich Akademiker geworden. Wegen Knopf-Hoff. Wegen Knopf-Hoff. Seitdem bist du Physiker. Da wollte ich mir mal ordentlich der Knopf-Hoff draufschicken. Du hast gesagt, ich gehe an die Universität, ja, wenn ich mal groß bin. Obwohl du Knopf-Hoff natürlich auch haben kannst, aufgrund von Alltagserfahrung. Da kannst du dir auch ein großes Knopf-Hoff aufbauen. Großes Knopf-Hoff. Wusstest du es wirklich nicht? Nee. Geil. Das ist so dämlich, dass man auch nicht denkt, dass sie es wirklich deswegen getan haben. Es gab übrigens damals noch eine Sendung, wo ich mich nur noch an den Vorspann erinnern kann. Curiosity. Da ging es immer um Kuriositäten. Und die lief immer im ZDF. Curiosity. Kommt mir bekannt vor. Ja. Aber ich kann mich nur noch an den Vorspann... Curiosity. War das nicht einfach ein Popsong von damals? Nee, das war der Vorspann von auch so einer englischen oder amerikanischen Serie, die halt schlecht synchronisiert im deutschen Fernsehen lief. ZDF oder ARD. Ah, okay. Ja. Zur gleichen Zeit wie die Knopf-Hoff-Show. Okay, also ja. Von davor oder danach? Nee, von den Jahren her. Ach so. Weiß ich nicht. Im Vorabendprogramm, ja. Glaube ich so. Samstags um 18.15 Uhr. Ach, das war noch geil. Ja. Das waren noch Zeiten. Früher war alles besser. Früher war alles besser, da hatten wir noch Knopf-Hoff. Genau, jetzt haben wir Internet. Internet. Jetzt brauchen wir keinen Knopf-Hoff mehr. Jetzt können wir uns morgen Knopf-Hoff angucken. Ja, oder ich gucke mir halt einfach ein Tutorial an. Wenn ich Knopf-Hoff nicht selbst habe, dann kann ich mir den Knopf-Hoff einfach aus dem Internet holen. Exakt. Ja. Aus das Internet ziehen. Genau. Dein Platz 1. Ist jetzt schon mein Platz? Mein Platz 1 ist Jan Böhmermann. Finde ich gut. Weil Jan Böhmermann ein mieser Hurensohn ist. Fick dich, du. Und halt dein dummes Wessi-Maul. Oh, jetzt kommt wieder. Sorry, Wigne. Er listet wieder raus. Wann? Nein, aber eine richtige Begründung. Richtig. Nein, wir... Wir sind ja Anhänger. Wir leben ja in der gleichen Bubble und so genau, weiter. Jetzt ja. Immer, man kann auch sagen, wir sind schon... Also vieles... Das meiste, was er macht, finde ich auch wirklich gut. Ja, ich auch. Ja. Ja, aber ich teile deine Einschätzung, weil ich glaube, wenn Böhmermann zu einer Meinung gekommen ist, dann kriegt man ihn davon auch schlecht wieder weg. Genau. Also der verbeißt sich auch in Sachen. Ja, also er ist halt sehr überzeugt von sich oder zumindest seine Rolle, die er spielt. Ja, also das ist ja, muss ja auch immer sagen. Ja, vielleicht ist er privat ja auch tatsächlich lockerer. Weiß man ja nicht. Ja gut, das ist ja auch nicht relevant. Ja. Spielt auch keine Rolle. Ja. Ja, genau. Aber die Medienfigur Jan Böhmermann ist von Sachen so überzeugt, dass man ihn da auch schwer von runterbringen würde. Genau, das macht ihn aber auch erfolgreich und gut wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Nicht so wie Fähnchen im Wind wie wir. Genau. Die einfach... Wir sind, also ich bin ein Meinungskameleon. Ja, du wechselst ja auch während des Podcastes auch die Farben. Genau. Ja. Also wärst du ein Nazi, wäre ich auch ein Nazi. dann hätten wir jetzt so einen strammen rechten Podcast. Ja. Gibt's das eigentlich? Bestimmt. Also natürlich gibt's das, aber gibt's da große, die man kennt? Rechte Podcasts? Ja, dann müssen wir wieder aus unserer Bubble raus. Aber haben die einen bei Spotify? Ist halt die Frage. Genau, genau. Also, so, weiß nicht so. Naja, mit Sicherheit, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, also, okay. Ja, blöde Frage eigentlich. Entschuldigung. Eigentlich also wenn den YouTube-Channel CSU, wenn wir uns daran nochmal erinnern, gibt, dann gibt es auch irgendwo einen Nazi-Podcast. Mit rechts meine ich wirklich rechts ganz weit außen, aber dann ist es wahrscheinlich Die haben andere Streaming-Anbieter. Also nicht ganz so rechts wie die CSU. Aber es gibt doch 100 Pro in den USA. Tatsächlich. Ja, natürlich, ja. Ich nehme alles zurück. Dumme Frage. Wahrscheinlich ist er nicht so rechts wie die CSU. Ja, ja, genau. Jo, mein Platz 1. Oh ja. Ist tatsächlich Mario Barth. Mario Barth, das war dieser rheinländische aus Berlin. Comedian aus Berlin. Der keine sexistischen Witze macht, sondern der eigentlich nur von seiner Freundin. Aber ich habe den tatsächlich, ich hab den früher tatsächlich inbrünstig gehasst. Ja. Weil ich dachte, das ist eine Masche, die er da fährt. Aber der Typ weiß, wie billig sein Humor ist und wie RTL-ig sein Humor ist und wie sexistisch sein Humor ist. Und er melkt die Kuh einfach. Genau, das weiß aber nicht, wie weit kann man es ihm vorwerfen? Also man kann es ihm so vorwerfen, wie Nestle man es vorwerfen kann. Genau, aber das würde ich auch tun, zum Beispiel Nestle Sachen vorwerfen. Aber genau. Nestle? Ich bin zum anderen Schluss gekommen, und zwar habe ich Mario Barth jetzt aber schon häufiger auch in Talkshows wie ein Verlorener sitzen sehen, immer mit seinem festgefrorenen Grinsen. Und er hat viele Sachen, die anderen Leute da diskutiert haben. Und das waren keine politischen Talkshows, sondern der Kölner Treff oder die NDR Talkshow, wo man über Leben anderer Leute redet. Was du jetzt guckst. Er hat vieles nicht verstanden. Also ich glaube einfach, Mario Barth ist wie sein Humor. Hohl. Und hohl. Okay. Und er überdenkt ihn auch nicht. Und dem man Vorwürfe machen kann, ist die Zuschauerinnen und Zuschauer und sein Management, weil der Typ ist so dumm wie sein Witz. Und deswegen würde diskutieren auch nichts bringen, weil er würde halt auch nicht verstehen, was er denn da falsch macht. Also wenn wir wieder, heute ist die Bubble-Folge, aber wenn wir aus dieser Bubble, das solltest du vielleicht mal überdenken, rauskommt, er versteht das, glaube ich, einfach nicht. Also, jetzt heißt ja auch nicht, dass Mario Barth dumm ist, aber sein Weltbild ist, glaube ich, sehr klein und ein bisschen beschränkt. Ja, und vielleicht ist er auch tatsächlich so ein bisschen dumm. So definiert man ja dumm, mehr oder weniger, oder? Ja, man kann schon sagen, Mario Barth ist, glaube ich, so dumm wie sein Humor. Ja. Also, dann kann man auch sagen, vielleicht findet er den ja auch ganz schlau. Und dann ist das für ihn auch gar keine Beleidigung. Dann können wir neben Mario Barth weiterleben. Ja. Ich glaube, Mia fand ihre Mucke auch gut. Den einen Song mochte ich auch von Mia, als ich 9 war. Ja, siehst du? Ja. Im Kinderzirkus hast du zu Mein hungriges Herz getanzt. Ja, genau. Ja. Ja, so hieß der Song. Ja, da war ich ungefähr 9 oder 12. Ist auch der einzige Mia-Song, den ich kenne. Ja. Ja. Nee, die war doch davor noch. Jetzt sind wir bei Mia, nicht mehr bei Mario Barth. Nee, aber die Sängerin von Mia, die ist nämlich tatsächlich auch nicht so helle. Die habe ich nämlich auch mal in der Talkshow gesehen. Okay. Die heißt Mieze. Die Band heißt Mia, die Sängerin heißt Mieze. Ich dachte mal, die heißt Mia. Punkt. Nee, das ist genauso wie Jennifer Rostock. Da heißt die Sängerin ja auch Jennifer Weist. Achso, die heißt gar nicht Rostock. Und die Band heißt Jennifer Rostock. Und die Band kommt, glaube ich, auch gar nicht aus Rostock. Ich glaube schon. Zumindest waren die bei TV Total Bundesländer-Fight. Für Saarland. Für das Bundesland, wo Rostock ist. Mecklenburg-Vorpommern. Abgekürzt MEVOPO. Sie. Ja. Oui. Oui. Yes. Ja. Nee, da spricht man sehr Hochdeutsch in MVP. In MEVOPO. Ja, ich war da mal. Ja, die reden halt Norddeutsch. Ja, ja, genau. Das ist eher Slang wie in Schleswig-Holstein. Als so feine Sahne Fischfilet kommen da ja auch her. Sachsen. Ja, die reden auch eher so, da denkst du halt so als Südwestdeutscher oder Süddeutscher, denkst du halt so, ja, Norddeutsch. Ja, ja. Vom Meer. Vom Meer halt. Vom Meer drinne. Ostsee, Nordsee, Hauptsache Atlantik. Um Andi Möller zu zitieren. Hat er das gesagt? Mhm. Aber Andi Möller war doch mit... mit... Der war hier Mailand Mittelmeer. Oder Madrid. Hauptsache Mittelmeer. Hauptsache Mittelmeer. Madrid liegt nicht am Mittelmeer. Ja, Mailand auch nicht. Doch. also wenn man ganz Italien nimmt, liegt Mailand am Mittelmeer. Ja, wenn man ganz Spanien nimmt, liegt Spanien, na gut, nur zur Hälfte am Mittelmeer. Obwohl Madrid ja tatsächlich dann Spanien ist und da liegt ja Katalonien, klingt komisch. Katalonia klingt wieder normal, aber Katalonien klingt ja, wirklich komisch. Oder heißt Katalanien? Die Katalenen, sag mal. Katalense. Nee, Katalenen sind die, die Bevölkerung. Katalanen. Dann Katalanien. Okay, ja, was ist mit dem? Das liegt ja dann nochmal zum Mittelmeer. Deswegen kommt man von Madrid ja gar nicht so leicht an Mittelmeer, wenn man jetzt... Aber da ist ja noch mehr als Katalanien. Ja, Katalonien zum Beispiel. Und... Schreibt uns mal bitte in die Kommis, ich habe keinen Bock, gleich Wikipedia aufzumachen. Ich weiß nicht, gar keinen Fall. Katalonien oder Katalanien? Ich glaube Katalanien. Egal. Katalanien ist auf jeden Fall das Kanada Spaniens. Kann man so sagen. Ja, naja, ich habe so meine Sachen mit Katalanien seit der Separatistenbewegung. Weil da habe ich mir überlegt, Separatistenbewegung. Bei Katalanien ist irgendwie cool. Da sagen alle, ja, cool. Katalanien ist cooler als sonst Spanien. Ja, wahrscheinlich nur, weil man mit Barcelona schöne Urlaubserinnerungen hat. Ja, genau. Ja. Aber so der, was weiß ich, das Bild über Katalanien ist, Katalanien ist cool, Spanien scheiße. Das, weil König und rechts und... Das ist ja immer dieser Punkt der Perspektive. Brexit, totaler Scheiß, sagen die Leute erstmal. Ja. So, Mensch, die Briten. Aber Schotten, die sich dann wieder vom United Kingdom ablösen wollen, weil sie uns Europäer wieder unterstützen und auch die Nordiren, sind dann wieder cool in der mitteleuropäischen Wahrnehmung, ja, weil sie ja den Brexit-Briten ja in den Arsch treten. Die haben ja dann auch ein anderes Motiv, zumindest jetzt. Die haben ein anderes Motiv, ja. Also die sagen, aber das, also das, gegen dieses, genau, stellen das sich ja gegen den Nationalismus. Motiv ist ein sehr nationales genau, Motiv. Das ist, ein sehr separatistisches Motiv. Ja. Genau, das, da geht's, das ja. ist dann nationalistisch und das ist dann wieder unsympathisch. Genau. Also ich finde das, weiß ich nicht. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich da nicht ist bin, auf jeden Fall ein heißes Thema. Ich war auf jeden Fall mal mit zwei Spaniern in einem Restaurant dienstlich unterwegs. Katalanen oder Spanier? Oder waren es Europäer? Jetzt, für mich waren es Europäer und Spanier. Jedenfalls saßen wir da und dann hatte mich einer dieser beiden Spanier, die für mich Spanier waren, gefragt, weil eigentlich so in der deutschen Presse so, was sind denn die Themen, die so in Deutschland aus Spanien, aus den News ankommen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, weil tatsächlich auch Mitte 2017 eines der Themen war, zu sagen, ja, die Separatistenbewegung der Katalanen, woraufhin sich dann herausstellte, einer der Spanier war aus Barcelona und Katalane, der andere aus Madrid okay. und Spanier. Und meine blöde Aussage, ja, hauptsächlich dieser Konflikt hat dazu geführt, dass die zwei erst auf Englisch, damit man noch folgen konnte, und dann nach 10 Minuten hitzig also auf gefetzt. Spanisch richtig gefetzt haben über eine halbe Stunde. Das war sehr unangenehm, weil ich ein sehr schlechtes Gewissen hatte. und zeitgleich aber gedacht habe, Moment mal, er hat mich gefragt, worüber wird denn berichtet? Und ich habe halt wahrheitsgemäß gesagt, über diesen Konflikt. Und daraufhin ist dieser Konflikt dann an meinem Tisch auch ausgebrochen. Aber Diskurs ist ja gut. Diskurs ist haben gut. Haben die sich langfristig verstritten, die zwei? Hattest du den Eindruck, es wird heute nicht mehr und die werden sich nie wieder mögen? Nee. Oder war das halt dann mal... Dann noch, also sie haben sich nochmal am Riemen gerissen. Ich weiß aber nicht, inwiefern sie sich am Riemen gerissen haben, weil das in einem beruflichen Kontext war und 8 Leute an diesem Tisch saßen. Oder ob sie sich tatsächlich... ob sie irgendeinen Weg gefunden haben und gesagt haben, als Person finde ich den weiterhin cool, da sind wir vielleicht uneinig. Ja. Auf jeden Fall haben sie diesen Konflikt an diesem Abend auf jeden Fall nicht gelöst. Also da ist keiner nachher zum König gegangen oder... Hat sich entschuldigt, ja. Sorry, King. Sorry, King. El Rey. Ja. Apropos Spanien, ich habe eine Spanierin getroffen und dann so dieses Standardprozedere, what's your name, where are you from, bla bla bla. Hi, I'm Peter. Ja. Und dann guckt die mich so an. Ich habe schon so viele Deutsche jetzt getroffen. Ihr habt alle englische Namen. Ich habe einen Robert getroffen, der war aus Deutschland. Einen Martin, einen Peter jetzt. Und ja, ja. Da musste ich ihr das erstmal erklären. Das fand ich ganz witzig. Und sie hieß Wendy. Okay. Wie hieß sie wirklich? Wendy. Okay, lustig. Ja. Ja. Aber sie hat es wirklich ernst gemeint. So, voll komisch. Alle Deutschen, die ich treffe, haben englische Namen, Vornamen. Als Deutscher übersetzt man den auch direkt? Also, oder ich benutze auch, grundsätzlich, ich sage immer Peter, wenn ich Ausländer treffe. Mit meinem französischen Vornamen im Ausland nenne ich mich auch immer Joe Paul. Oder John Paul. Nee, einfach Joe. Joe Paul. Okay. Ja. Joe-Paul. Bindestrich. Also Bindestrich sage ich dann auf Deutsch, weil ich das auf Englisch nicht weiß. Dash? Nee. Kann Dash sein. Dash-Tag? Dash? Dash ist Unterstrich, oder? Aber mal, also auf der Tastatur ist er der gleiche wie Minus, deswegen nenne ich mich immer Joe. Minus. Joe Minus Paul. Joe Minus Paul. I am Joe Minus Paul. I'm Joe Minus Paul. Ich sage grundsätzlich auch, wenn ich mich vorstelle, meinen englischen Vornamen. Peter from the Scumbag. From the Scumbags. Bath. Scumbath. Farnbath. Weil die anglophonen Menschen sind einfach nicht in der Lage, meinen Vornamen, meinen vollständigen Namen auszusprechen. Ja, bin ich mir sicher, dass sie das nicht können. Ja. Okay, cool. Ich fand es eine ganz gute Folge für Dezember. Ja. Ja. Die fandst du? Stressige Zeit vor Weihnachten. Ja. Dafür haben wir ganz so gestresst gewirkt. Weihnachtszeit ist ja eine Kombination aus zu viel Arbeit und zu viel Alkohol. Ja. Also der Dezember. Die Weihnachtszeit nicht. Da arbeitet man ja dann nicht mehr. Ja. Aber so die Vorweihnachtszeit. Ich glaube, wenn man jetzt in die Dezemberfolge und zwar nicht die zwischen den Jahren, wir haben ja letztes Jahr 2 im Dezember gemacht. Stimmt. Ich glaube, da hast du genau diesen Satz auch gesagt und alle Leute saßen in der Bahn und haben gedacht, Mensch, Peter hat vollkommen recht. Ich habe den schon mal gemacht. Ich bin mir relativ sicher. Scheiße. Aber auch dieses Jahr werden, auch heuer, werden Österreich. Auch heuer werden die Leute wieder sagen, Mensch, der Peter, der hat vollkommen recht. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Ich glaube, so können wir heute ja. Nachher hat mich die Grippewelle erwischt. Ja. Heuer ist ja Freitag. Heuer ist Freitag. Und morgen ist Sonnabend. Sonnabend. Und Sonnabend kommt wahrscheinlich auch die neue Folge. Ihr sitzt Sonnabend jetzt gemütlich vor dem Kamin, hört die Folge. Für euch ist am Sonnabend heuer. Mit viel Stress und viel Alkohol. Denkt ihr, Mensch, Peter hatte recht. Da war eine muckelige Folge. Jetzt hole ich mir meine Kuscheldecke. Freue mich morgen auf den Rosamunde-Pilcher-Film um 20.15 Uhr. Und hol mir ZDF einen runter. Und ich sag schon mal Tschüss und gib Peter einfach noch mal Raum, noch mal ein bisschen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig für ihn, dass er das hier rauslassen kann. Und da müssen wir alle auch ihn unterstützen bei. Jetzt bin ich gespannt, was Peter noch mal so eine Minute einfach, um ein bisschen zu fluchen, seinen Welthass rauszulassen. Er reibt sich schon die Hände. Ich sag euch schon mal Tschüss, fühlt euch gedrückt, habt schöne, ruhige Tage und viel Spaß mit Stirb langsam und Kevin allein zu Hause. So, ich habe jetzt meine Minute. Wir haben jetzt 25.12 auf der Uhr bis 26.12 wäre dann eine Minute. Meinen Welthass rauszulassen. Kriege ich den in eine Minute gestopft? Unwahrscheinlich. So, ich fange an bei Punkt 1 nach einer kurzen Einleitung. Moment. Sekunde, ich hab's gleich. Moment. Wir müssen hier noch Sachen drehen. Die Welt. Ne, ich muss nochmal anfangen. Wo ist mein Skript? Mama? Ja, Peter? Mein Skript. Welches Skript? Steht, vorne steht Scrabbeln am Limit drauf. Du, ich muss gerade die Spülmaschine ausräumen. Ja gut, wir machen das so einfach nächste Woche. Zeit ist um. Danke, dass ihr teilweise, also danke an Teile von euch, dass ihr existiert. Ja, tschüss.